Neun Gnome et Rhone am Ende des Ersten Weltkriegs. Am Ende des Ersten Weltkriegs befand sich Gnome et Rhone in einer besorgniserregenden Lage. Zunächst verfügte der Staat über nur geringe Mittel, um seine Luftstreitkräfte wieder aufzubauen und somit neue Aufträge an die Industrie zu vergeben. Um seine Fabriken auszulasten, diversifizierte sich Gnome et Rhone und stellte Ersatzprodukte wie Nähmaschinen und Motorräder her, von denen Sie weiter hinten eine schöne Sammlung sehen werden. Eine weitere Schwierigkeit für Gnome et Rhone bestand darin, dass die Zukunft der Umlaufmotoren technisch eingeschränkt war. Wie Sie sehen können, verfügen die hier ausgestellten Motoren über eine größere Anzahl von Zylindern. Dies ermöglicht eine höhere Leistung, erfordert jedoch auch eine größere rotierende Masse, die in Bewegung gesetzt werden muss. Die Ingenieure stießen auf den gyroskopischen Effekt, der die Manövrierfähigkeit des Flugzeugs begrenzt. Dieser Motortyp kann daher 250 Pferdestärken nicht überschreiten. Weitere Informationen zum gyroskopischen Effekt finden Sie am Demonstrator.